WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute, wie immer, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, von Donnerstag auf Freitag natürlich. Ihr könnt gerne zu jedem Thema anrufen, über das ihr mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Bianca. Bianca ist 39. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Bianca. Entschuldigung, ich bin ein bisschen angeschlagen. Ach, mach gar nichts. Ich verstehe dich gut. Okay. Ja. Um was geht's? Also ich hätte ganz gerne über das Thema gesprochen, Vergewaltigung in der Ehe. Das ist ein heftiges Thema. Ja. Du bist betroffen? Ja, leider. Aktuell bist du betroffen sogar? Ja, ich war 20 Jahre verheiratet. Ja. Und vor 10 Jahren hat das angefangen, dass mein Mann übergriffig wurde, hat mich gedemütigt. Du bist mit dem Mann immer noch verheiratet? Nee, jetzt nicht mehr zum Glück. Was ist genau passiert? Erzähl mal. Ja, wie das so ist. Man ändert sich im Leben. Und wenn mein Mann irgendwas wollte und ich das nicht wollte, dann hat er sich das einfach genommen. Und wie oft ist das passiert? Ja, in den 10 Jahren 40, 50 Mal. 40, 50 Mal? Ja. Und du gehst so weit zu sagen, dass das einer Vergewaltigung gleichkam? Ja. Magst du mal eine Situation so beschreiben, damit ich mir so ein Bild machen kann, was da bei euch passiert ist? Ja, so bis ins Detail möchte ich eigentlich nicht so gerne. Nein, bis ins Detail muss es auch nicht, nur so grob. Also ich kann nur sagen, dass ich Strafanzeige gestellt habe. Mhm. Und ich habe eigentlich auch alle Beweise. Ich habe sein schriftliches Geständnis. Ich habe meine Zeugen, mhm, weil ich ja auch zur Eheberatung gegangen bin. Da war es ja auch Thema. Und ja, und nur weil er seine Schweigepflichtsanbindung nicht gegeben hat, wurde die Anklage abgewiesen. Weil er was nicht gegeben hat? Seine Schweigepflichtsanbindung. Was heißt das? Das heißt ja zum Beispiel bei der Eheberatung, wenn du da hingehst, musst du ja deine Schweigepflichtsanbindung geben, dem Gericht gegenüber zum Beispiel. Was heißt das, Schweigepflichtsanbindung? Ja, die Zugang haben zu den Daten, ne? Mhm. Und was du da besprochen hast. Das muss man freigeben? Ja, mhm. Und das hat er nicht mitgemacht und dadurch wurde das dann aufgehoben. Ach so, weil das, was bei der Eheberatung besprochen wurde, nicht verwendet werden konnte vor Gericht. Ja. Und vor Gericht hat er es abgestritten. Ja. Mhm. Und ich habe sein schriftliches Geständnis, alles. Meine Kinder, meine drei Ältesten haben auch viel mitgekriegt. Du hast das 10 Jahre ausgehalten. Ja. Ich respektiere sehr, wenn du sagst, du möchtest nicht ins Detail gehen. Dennoch möchte ich dich fragen, sind diese Vergewaltigungen unter Gewaltanwendung oder Drohung passiert? Ja, es wurde immer schlimmer. Also meistens nachts, wenn ich geschlafen habe. Ja. Und also im Schlaf hat er dich, ja. Und wenn du dich dann gewehrt hast, was hast du? Das hat ihn nicht interessiert. Hat er dir gedroht? Ja, auch. Hat er dich geschlagen dabei? Ja, später. Zuletzt war es so, dass er mit einem Messer hier vor mir stand. Und ich nicht wusste, was soll ich jetzt machen wegen Polizei, weil meine Kinder gingen gegenüber zur Schule und ich wollte meine Kinder immer schützen. Du sprichst von deinen Kindern. Sind das eure Kinder? Ja, das sind unsere gemeinten 7 Kinder haben wir. 7 Kinder? Ja, 7. Ja. Wie kam es, dass du dann nach 10 Jahren den Schritt zur Polizei gewagt hast? Wo es zuletzt schlimmer wurde, hat er ja einen auf psychisch krank gemacht und war in einer Reha-Klinik in Bayern. Und da habe ich dann meine Chance genutzt und habe alles in die Wege geleitet, gleich zur Polizei Anzeige gemacht. Ja, und dann sind die da gleich hin, da wo er war. Die Kripo hat ihn vernommen. Ja. Die haben ihn dann vernommen? Ja, ja. Und wie ging es dann weiter? Ja, ich hatte dann eine einstweilige Verfügung, dass er mich hier nicht nähern darf. Mhm. Ja. Und bei dem Gerichtsverfahren ist das ist eingestellt worden? Ja. Weil man nichts beweisen kann? Ich habe die Beweise, aber er hat die Schweigepflichtsentbindung nicht gegeben, so wie ich, weil die haben mich ja gefragt. Und da habe ich gesagt, natürlich, sie können alle Schweigepflichtsentbindung haben. Welche Beweise hast du? Sein schriftliches Geständnis. Ich habe meine Zeugen. Du hast sein schriftliches Geständnis? Ja, ich habe sein schriftliches und das Geständnis. Und das kann man vor Gericht nicht verwenden? Nein. Wegen dieser komischen Anbindung ja, da? Ja. Ach, das ist ja Wahnsinn. Das heißt, der Mann ist jetzt auf freiem Fuß? Ja. Wie ist der Vater deiner 7 Kinder? Wie lange seid ihr jetzt getrennt schon? 2 Jahre. Ja. Und geschieden bin ich jetzt seit 30. Juli. Wie ist denn der Kontakt jetzt zwischen dir und ihm oder zwischen ihm und den Kindern? Schlimm. Was heißt schlimm? Ja, weil meine Kinder sind zurzeit nicht bei mir, weil ich bin, ja, posttraumatische Belastungsstörung habe ich. Mhm. Ich habe jetzt auch schon 2-mal den Tod vor Augen gehabt und kann mich derzeit nicht um meine Kinder kümmern. Den Tod vor Augen heißt? Ich hatte aufgrund dieser ganzen Probleme erstmal ja Suizidgedanken. Mhm. Und dann hatte ich einen Magendurchbruch mit Loch im Magen. Ach du je. Ja. Und hat mein großer Sohn mir noch mein Leben gerettet. Jetzt habe ich gerade, weil ich darüber nachgedacht habe, du sagst, du hattest den Tod vor Augen, habe ich nicht richtig zugehört, wo deine Kinder sind. Entschuldige, wo sind die Kinder im Moment? Meine Kinder, dafür habe ich gekämpft, die sind in einem sicheren Ort jetzt und da sollen die auch bleiben, die sind zusammen. Die sind zusammen und die werden gut versorgt da? Die werden gut versorgt. Und er hat keinen Zugriff auf die Kinder? Doch. Doch? Ja. Darf er das? Tja, was meinst du, was ich die ganze Zeit kämpfe, auch das Jugendamt weiß das alles und es wird einfach, ja... Wie alt sind die ältesten Kinder? Meine Tochter wird 21 und mein Sohn ist 18 geworden. Wie verhalten, das sind ja erwachsene Menschen, wie verhalten die sich dann dem Vater gegenüber? Ja, die wollen keinen Kontakt mehr haben. Sind die Kinder alle auf deiner Seite? Ja, also die Großen wissen das, weil sie leider viel mitgekriegt haben. Und bei den Kleinen ist es halt sehr schwierig, weil ich immer versuche, gut über den Vater zu sprechen, was mir aber natürlich auch schwerfällt. Ja, allerdings. Das ist ja fast schon übermenschlich. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob das richtig ist, dann noch gut über den Vater zu sprechen. Ich glaube eher nicht. Aber man will ja auch die Kinder schützen. Ja, also. Aber man kann den Kindern auch beibringen, dass der Papa nur gerade nicht so ein netter Mensch ist. Ja. Das ist ehrlicher. Ja, und er läuft frei rum und das ist das, was mich so wütend macht. Wie alt sind die kleinsten, die jüngsten Kinder? Meine Zwillinge sind 4. 4. Und nimmt er die Kinder auch noch zu sich, die Kleinen? Ja. Ach du. In welchen Verhältnissen lebt er denn im Moment? Er hat eine neue Freundin. Weiß die Freundin, was da vorgefallen war? Das glaube ich nicht. Mhm. Das glaube ich nicht. Und sie sucht ja auch immer den Kontakt zu meinen Kindern. Wie sieht denn dein Kontakt überhaupt aus? Telefonierst du mal mit den Kindern? Ich habe regelmäßigen Kontakt zu meinen Kindern, ja. Mhm. Das heißt, du besuchst sie auch? Ja, auf jeden Fall. Regelmäßig und... Wie gesagt, ich bin dabei, wieder hochzukommen und möchte mit meinen Kindern irgendwo neu anfangen. Aber dann hast du das Problem, wenn du jetzt irgendwo mit deinen Kindern neu anfängst und er hat das Recht, die Kinder zu sehen. Mhm. Das heißt, du musst die 4-Jährigen ihm übergeben. Dann. Ja. Das ist doch Horror, wenn du ihn dann ständig siehst. Ja, Gerichtsverhandlung ist jetzt am 28. Januar, weil ich das Sorgerecht ja beantrage für mich alleine. Mhm. Nochmal zu der Gerichtsverhandlung wegen der Vergewaltigung. Ja. Wie hat er sich im Gericht verhalten? Er hat mich angeschrien. Der hat dich angeschrien? Er hat mich angeschrien. Was hat er gesagt? Ja, dass ich lügen würde und ich würde mir das alles einbilden. Und selbst der Richter hat dann ja auch gesagt, Mensch, ne, Sie können froh sein, so eine Frau zu haben, ne, die Sie informiert, wie es den Kindern geht oder... Wenn einer im Krankenhaus war, dass er immer wusste, wo die Kinder sind, hat er auch selber gesagt, nach dem, was sie mit ihrer Frau gemacht haben, können sie doch stolz sein, so eine Frau zu haben. Wenn er sich schon wagt, dich vor Gericht anzuschreien, hat er dich außerhalb der Vergewaltigungssituation auch tätlich angegriffen? Ja. Das heißt, du hast auch Schläge erfahren von dem? Ja. Gab es Bedrohungen nach dem Motto, wenn du irgendwas sagst, dann mache ich das und das? Ja. Was hat er dir gedroht? Zuletzt war es ganz schlimm hier mit diesem Voodoo. Mit er was? Er kommt ja aus Ghana. Mhm. So, und ja. Und was hat er? Voodoo? Voodoo. Ja, also Voodoo. So ein Voodoo. Und ich weiß ja, dass es sowas gibt auch. Voodoo-Zauber. Ja. dass er dir dann durch den Voodoo-Zauber etwas antun genau, lässt. Genau, mir und den Kindern, ja. Den Kindern. Boah, Bianca, das tut mir aber total leid. Das ist ja die Hölle, was du da hinter dir hast. Ich möchte einfach nur Frauen Mut machen. Ich habe ganz viele Frauen kennengelernt, die leider Gottes auch diese Erfahrung machen mussten und auch den Absprung nicht schaffen. Und da möchte ich nur sagen, Frauen, steht auf, wehrt euch und macht es. Ja, du hast ein gutes Stichwort gebraucht. Den Absprung nicht schaffen. Warum hast du so lange gebraucht, um zu gehen? Weil ich ihn geliebt habe. Ach, Bianca. Ja. Erzähl mir noch nichts. Doch. Wenn der Mann dich schon ein paar Jahre in der Ehe vergewaltigt hat, dann kannst du mir doch nicht erzählen, du liebst diesen Mann. Doch, wirklich, bis zuletzt habe ich ihn geliebt, Domian, wirklich. Aber ich musst du immer gedacht. Aber du musst doch über dich nachdenken, was mit dir los ist. Ja. Wenn jemand, der dir so das Leben zerstört, ja. wenn du dann sagst, ich liebe den. Ja. Und weißt du, wir waren immer die Vorzeigefamilie, weißt du? Und man wollte ja auch die Kinder schützen. Du bist jetzt in therapeutischer Behandlung? Ja, schon seit Jahren. In guter Behandlung? Ja, auf jeden Fall. Ich fasse deinen Anruf dann wirklich in erster Linie als Warnung auf, ne? Ja. An andere Frauen, dass die vielleicht nicht einen ähnlichen Fehler machen wie du, dass die früher Alarm schlagen und rausgehen. Ja. Und sich wehren und zur Aber Polizei. Aber es ist nicht so einfach, Domian, wenn du so unterdrückt wirst und diskriminiert wirst und, ja. Ist nicht ganz einfach. Also, und das Schlimmste war ja noch, dass mein Schwager zu Besuch kam und hat sich an meiner Tochter vergangen. Und dann hat mein Mann meinen Schwager aufgenommen, hat ihn gedeckt, hat ihn noch bei sich aufgenommen in seiner Wohnung, während Besuchszeit meiner Kinder war. Dann wurden meine Kinder noch bedroht von meinem Schwager und hat mein Mann ihn ins Ausland geschafft, damit sie ihn nicht mehr finden. Wie alt war das Kind? Meine Tochter ist 20 gewesen, 19 sogar. Das heißt, da ist es auch zu einer Vergewaltigung gekommen? Und du gehst zur Polizei, weißt du, du legst alles hin und sagst, hier, er ist illegal hier und der wohnt da und da und der kommt da und daher und du hast keine Chance. Die schreiben dann, ja, weil er jetzt unauffindbar ist, wird das erstmal stillgelegt. Aber dein Mann war nicht illegal hier? Nein, mein Mann nicht, nein, nein. Kennst du denn noch mehrere Frauen, die auch in solchen binationalen Ehen hängen und die Ähnliches erleben? Ja. Ich war jetzt erst in der Reha-Klinik in Bad Wildungen von Oktober bis November und da habe ich ganz, ganz viele Frauen kennengelernt. Und wie geht es denen dabei? Auch schlecht. Sie haben immer zu mir gesagt, dass sie den Hut vor mir ziehen, dass ich das so geschafft habe und ja. Haben die alle Angst? Ja. Die haben Angst vor den Männern? Ja. Weil die außerordentlich brutal sind. Eben. Bianca, es erschüttert mich richtig, was du erzählst. Ja. Es tut mir auch wahnsinnig leid für dich und deine Kinder. Ja. War das auch so geplant, dass es so viele Kinder werden? Wollte er das? Ja, auf jeden Fall. Also die sind im beidseitigen Einverständnis und in Liebe entstanden. Also kein Kind ist aus einer Vergewaltigung entstanden? Nein, nein. Was ja bei der hohen Anzahl von Vergewaltigungen noch ein Wunder ist fast. Ja. Aber das ist es nicht. Ich wollte immer... Das heißt, du hast in dieser Phase der Vergewaltigung, die ja über 10 Jahre ging, dann auch noch mit Freude und Wohlwollen mit dem geschlafen? Naja, mit Freude und Wohlwollen, sag ich mal, nicht so. Aber freiwillig? Ja. Wirklich freiwillig? Ja. Liebe Bianca, jetzt wünsche ich dir erstmal von Herzen, dass du wieder stabil wirst. Ja. Dann wünsche ich dir natürlich auch von Herzen, dass du wieder eine Familie wirst mit deinen Kindern. Das werde ich. Ich kämpfe, Domian, ich kämpfe. Ja. Ja. Und die Kinder werden es dir irgendwann danken, dass die Mama so zu ihnen gestanden hat. Ja. Kann ich dir auch noch meine Psychologin anbieten? Oder bist du so gut versorgt, dass du sagst, ich brauch's gar nicht? Können wir gerne machen, Domian. Kann ja nicht schaden, ne? Genau. Also jede kluge Meinung ist gut in solchen Fall. Ja. Die Claudia ist heute Nacht bei mir, die ruft dich jetzt gleich an. Okay. Von Herzen alles Gute, viel Kraft und viel danke Glück. Danke schön, dass du mir zugehört hast. Ne? Sehr, sehr gerne. Und bitte, alle Frauen, steht auf und wehrt euch. Na? Alles Gute, Bianca. Okay, tschüss, Domian. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Wilfried, 73, guten Morgen. Ja, Winfried. Winfried, Entschuldigung. Ja. Nein, das macht nicht. Habe ich ein L da reingefuscht? Ja, das war gut. Ich war bei Winfried Schmickler vorgestern und da haben wir den Namen ausgetauscht. Er heißt Wilfried und ich heiße Winfried. Warst du in seinem Programm, oder? Ja. Ich habe auch selbst nachher mit ihm gesprochen. Das ist ein netter Typ, ne? Ach, unheimlich nett, offen und sowas, ne? Ja. Nee, aber da, ich bin ganz, ganz betroffen. Also diese arme Frau. Schlimm. Tut mir richtig leid. Ganz ein Martyrium, was hier hinter. Dass ein Mensch so viel ertragen muss. Mhm. Und da schäme ich mich als Mann selbst, dass man so einer Frau was so viel antut. Mhm. Ja ich hatte zu dem Thema abgedreht und durchgeknallt. Gestern. Zu gestern, genau. Gemeldet. Ja. Und zwar hatten wir Anfang letzten Jahres gesprochen, in der Nacht, wo meine Frau gestorben ist. Ja, die hatte ich nach 50 Jahren verloren. Sie war innerhalb von 4 Stunden gestorben. Sie hatte mich weggeschickt. Ja, ich erinnere mich, Winfried. Und dann war ich erst ziemlich durcheinander. Mhm. Also ich hing ziemlich daneben. Du warst ja sehr fertig, zu Recht, verständlicherweise auch. Ja gut, aber als Kölsche Jung habe ich sehr viel Freunde und die sind alle zu mir gekommen und haben mich getröstet und haben mir geholfen. Bis heute. Ich habe auch noch neue hinzugewonnen. Mhm. Und dann, das hat mir alles nicht geholfen. Und dann habe ich mich erinnert, dass ein junger Künstler ein Tattoo-Studio hier in der Nähe aufgemacht hat. Und davon hatte ich einen Flyer. Und dann habe ich mir auf den linken Unterarm meine Frau tätowieren lassen. Ach. Und seit dem Punkt ging es mir schlagartig besser. Ach, das ist ja toll. Ja. Das ist ja toll. Und dann bin ich ausgestiegen und war einen Monat in Nepal und habe in Klöstern gelebt. Weil ich nach dieser langen Zeit der Ehe die körperliche Nähe, das war ja alles weg. Und ich versuche also auch heute, das auf spiritistische Weise, auf geistige Weise zu verarbeiten. Ja, spirituelle Weise. Ich höre gerade, wir haben ein Foto vorliegen. Ja. Da sehen wir deinen Arm? Ja, das ist meine Frau. Deinen Unterarm haben wir gerade gesehen. Genau, da ist er wieder. Und da auf deinen Unterarm hast du das Gesicht deiner Frau. Ja, da ist sie 22, wie ich sie geheiratet habe. Ach, wie schön. Was für eine schöne Erinnerung. Du guckst immer auf deinen Arm und hast deine Frau bei dir. Ja, mittlerweile ist mir passiert, dass ich sie angebetet habe, weil in Nepal ein Hindu zu mir gesagt hat, das wäre nicht meine Frau, das wäre eine Göttin. Und da bin ich auch mittlerweile drüber hinweg. Ich habe allerdings in 2 Klöstern gelebt, unter Mönchen. Jetzt sag mir doch mal, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, nach Nepal zu gehen. Ja, mein Sohn und meine Schwiegertochter, die machten Trekking im Himalaya-Gebirge. Mhm, und die haben mich mitgenommen. Mhm. Und ich sage, ich kann aber sowas nicht machen, ich bin nicht fit genug. Mhm. Ich möchte in Klöster gehen. Dann habe ich, das ist ein deutsches Mädchen aus dem Schwabenland, die hat sich in einen Sherpa verliebt und ist doch drüben geblieben. Mhm. Und mit ihr habe ich über Skype telefoniert und sie hat mir gesagt, mit den Klöstern, das werde ich arrangieren. Das ist im Grunde ein Trekking-Unternehmen. War das ein buddhistisches Kloster, in das du dann gegangen bist? Ja, es waren beides buddhistische Klöster. Ja. Wie hast du dich denn mit den Mönchen verständigt? Englisch. Die können Englisch. Ja, die können. Die sind alle erstaunlich gebildet. Ja, klar. Die haben sich um mich herum geschart. Ich habe mit denen zusammen gegessen. Ich habe mit denen zusammen gelebt. Ich bin morgens in die Zeremonien gegangen. Mhm. Da geht man als Elefant rein und kommt als Mücke wieder raus. Mhm. Jeden Morgen. Und das eine war in Kathmandu und das andere war im Himalaya, im Gebirge. Und dann habe ich mit einer Schriftstellerin kennengelernt, die war Buddhistin und übersetzte in den Klöstern Texte und schrieb Bücher. Da habe ich mittlerweile Bücher von ihr jetzt. Wie lange insgesamt warst du im Kloster oder in Klöstern? Einmal 4 Tage und einmal 2 Tage. Ah ja, das war dann nicht so ganz lang. Nein, und dann war ich mit dem Rucksack unterwegs. Ah, dann auch alleine? Ja, war ich alleine. Ja, ja. Meine Kinder habe ich nur am Anfang und am Ende getroffen. Hattest du vorher schon so eine Ader zu einer fernöstlichen Religion? Ja, immer schon, ja. Ich trage auch mittlerweile ein Amulett mit einem Buddha drauf und habe in der Malerschule mir ein Bild rausschneiden lassen. Da war ein Meister am Zeichnen dran, das habe ich hier an der Wand hängen. Das nenne ich Buddha im Namen, im Statum nascendi, im Augenblick des Entstehens. Ja. Also am Rand nur die Farben, orangefarbener Strich darüber und der Buddha ist nur in Bleistift vorgezeichnet. Das ist ja eine wahnsinnige Lebenserschütterung, wenn man seine Partnerin verliert. Ihr war zu lange zusammen und es war eine gute und tiefe Liebe, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Wir haben sehr viel zusammen gemacht. Und das Sterben, wenn ich mich recht erinnere, war ja auch so, dass du nicht direkt bei ihr warst. Nein, sie hat mich weggeschickt. Sie hat dich weggeschickt. Sie war Altenpflegerin, sie war sehr, sehr selbstbewusst. Und gegenüber mir, ich bin etwas extrovertierter, sie war sehr introvertiert, zurückhaltend. Sie hat überall geholfen, aber wollte selbst als Person nicht erscheinen. Sie war auch eine Leiterin in einem Altenheim, als Altenpflegerin, als examinierte Altenpflegerin. Die war damals die älteste examinierte Altenpflegerin im Erstkreis. Glaubst du, dass sie dich weggeschickt hat, um dich zu schützen? Ja. Um dir das Leid... Sie wollte mir das Leid nicht antun. Genau. Sie hat das angedeutet. Sie hat immer gesagt, eine alte Freundin, die ich vor 50 Jahren gehabt habe, die sollte ich anrufen, zu der sollte ich hingehen. Und sag, ich weiß ja gar nicht, ob die lebt. Willst du mich eifersüchtig machen? Ich habe immer ein Bild von der Freundin. Ich habe meine Freundin früher alle in Öl gemalt. Das habe ich auch noch hier hängen. Hast du mit den Mönchen in Nepal über deine Frau und den Tod gesprochen? Ja. Was haben die dir gesagt? Mir haben die gesagt, das musst du ertragen. Du kommst ja wieder. Also die wollten mich, ein Mönch, der wollte mich zum Buddhismus überzeugen und ich hatte mich mit den Texten, da gibt es so 5 Thesen, vorbereitet und hatte das in Englisch übersetzt, weil mein Englisch ist im Alter etwas schwächer geworden und damit ich gut mit denen reden könnte, habe ich mich nachts hingesetzt und bestimmte Aussagen vom Buddha übersetzt, sodass ich mit ihnen diskutieren konnte. Ja, welche Aussagen vom Buddha beeindrucken dich denn am meisten? Ja, wo er eben zur Einfachheit predigt, wo er einfach sagt, der Mensch ist nicht das Wichtige, wie wichtig ist das, dass er hilft, dass er demütig ist und dass er mitfühlt. Dass er mitfühlt. Mhm. Du hast gerade was Tolles gesagt, du bist in das Kloster, da geht man als Elefant rein und kommt als Mücke raus. Ja, ich habe da morgens gesessen, ich habe auch einen Betreuer, ich habe einen kleinen Mönch in der Wohnung, ich habe im Kloster gewohnt, in einem Gästehaus. Mhm. Und der Mönch, der hat mich betreut, aber das war so ein kleiner, dicker Mönch, der hat sich Minimonk genannt und der hat aber immer verschlafen. Ich musste morgens um 5 Uhr in die Zeremonie und dann hat er sich nachher bedankt, wie ich gegangen bin, dass ich ihn hab schlafen lassen. Er wäre so oft in den Zeremonien gewesen. Er kennt das alles schon. Er wollte sich das nicht mehr antun. Glaubst du, dass deine Frau wiedergeboren wird? Nein. Nein, das nicht. Nein. Ich habe zwar von ihr, das war meine Bedingung, ein Behälter mit Asche von ihr. Ja. Das war meine Bedingung bei dem Bestatter. Mhm. Die habe ich auch hier in der Wohnung, aber die meisten wissen das nicht, sollen das auch nicht wissen. Mhm. Und nein, das glaube ich nicht. Bist du da eher im christlichen Sinne gläubig, dass deine Frau? Ja, mehr im buddhistischen Sinne. Und ich habe jetzt im Schlafzimmer, das ist ein Ruheraum, da schlafen die. Da habe ich eine ganze Wand mit allen Verstorbenen, die mir lieb waren, die habe ich da drin. In der Wohnung hier, wir haben ein großes Haus, da sind keine Türen drin, da habe ich sie auch nicht. Ich kann ihr nicht ins Gesicht sehen, aber im Schlafzimmer, da gehe ich dann rein und sage, ihr schlaft schon lange, schlaft schön weiter. Und morgens sage ich, der Einzige, der sich aufricht, das bin ich. Anfangs war ich recht wütend, weil sie so schnell gegangen war, habe ich die Tür zugeknallt. Und dann habe ich aber das nachher ziemlich schnell sein lassen. Habe ich das richtig verstanden? Da gibt es einen Raum in deinem Haus? Das ist mein Schlafzimmer. Da hängen all die Menschen, die tot sind. Ja, alle, die tot sind. Die du gemacht hast. Und in Rahmen. Und du kannst denen nicht in die Augen gucken? Doch, die im Schlafzimmer ja, aber nicht in der Wohnung. Ach so, da hängen auch noch welche. Nein, da hängen keine. Meine Frau ist auch nicht in der Wohnung. In der Wohnung ist kein Verstorbener. Ah, ja. Da sind von Verwandten Kinder und Freunde und so, aus dem Urlaub Bilder und so, aber das sind alles keine Verstorbenen, das habe ich getrennt. Mhm. Ja, verstehe. Verstehe ich. Und ich habe auch im Schlafzimmer über der Tür eine Totenmaske von dir hängen, ein Bild, da hängt ein schwarzer Schleier drüber. Betreue auch jetzt in Nepal. Darf ich mal fragen, ist das nicht ein bisschen gruselig, die Totenmaske zu sehen? Ja, das macht mir. Nee, ich habe sie jetzt abgedeckt, weil da kommen schon mal Leute rein und die sollten das nicht sehen. Es sind genauso welche, die meinen Arm nicht sehen können. Es gibt genauso welche, die nicht wissen, dass ich Asche von meiner Frau habe. Ne? Ja, muss man auch nicht jedem erzählen. Mit deinem Arm, das finde ich eine ganz tolle Idee. Nein, ich habe auch eine Grabgestaltung jetzt mit dem Künstler. Da wird ein Stahlrahmen gemacht, da wird eine Stele, da fressen sich von außen ihre Buchstaben rein, aus dickem Stahl. Mhm. Das soll die Vergänglichkeit dokumentieren. Und die Stadt Rösrath will mir das genehmigen, weil so eine Gestaltung hat es bisher noch nicht gegeben. Das ist für mich ein Kultort jetzt. Glaube ich. Ja. Lieber Winfried, ich freue mich, dass du nochmal angerufen hast. Ich erinnere mich, wie gesagt, natürlich an deinen Anruf, und das passt dann auch zum Thema durchgeknallt und abgedreht, ein bisschen salopp formuliert. Du hast jetzt sehr viel gemacht in diesem vergangenen Jahr, und ich glaube, dass du auf einem guten Weg bist, auch mit dem Verlust jetzt klarzukommen. Das hört sich gut an. Nur noch ganz zum Schluss, ich habe meinen Sohn eingeladen, im nächsten Jahr gehe ich nach Tibet, umwandere den heiligen Berg Kailash. Und diese Tour um den Berg, da geht es über 5.500 Meter Pässe, da werde ich 75, die wird meiner Frau gewidmet, und ich habe eine alte Dame betreut bis zum Tode im letzten Jahr, da bin ich jeden Mittwoch hingefahren, die ist leider auch gestorben mittlerweile, und den beiden werde ich diese Pilgertour, ist wie eine Pilgertour, andere toll. Gehen auf einen... Toll. Aber ich ziehe den Hut vor dir. Ich finde das toll, was du machst, und wünsche dir wirklich Glück und Kraft für all das, was du da tust. Und auch nochmal schönen Dank. Du hast mir gesagt, ich soll unter Menschen gehen und meine große Hilfe. Ich habe auch eben wieder einen Gast hier gehabt. Ich habe zwischen Esszimmer und Wohnzimmer einen Durchgang. Da tragen sich die Leute mit Vornamen ein, mit Datum. Das ist die Port zur Gastfreundschaft, habe ich das genannt. Weil ich in Asien so viel Gastfreundschaft erlebt habe. Wir müssen das leider Schluss machen. Das war das Schlusswort. Das war sehr gut, lieber Fred. Vielen, vielen Dank für deinen Anruf. Noch schönen Dank. Alles auch nochmal. Ne? Ja, sehr gerne. Und macht weiter so. Ihr seid einfach prima. Solche Menschen brauchen wir. Vielen, vielen Dank, Winfried. Das ist ja nett von dir. Tschüss. Ciao. 1:27 haben wir. Und hier ist Bianca. Bianca ist 20 Jahre. Guten Morgen, Bianca. Morgen. Hallo, Bianca. So, hallo. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich bin durchgeknallt, weil ich 3 Freunde habe und mich für keinen entscheiden kann. Eieieiei, du hast 3 Freunde und kannst dich für keinen entscheiden. Wie lange hast du denn die 3 Freunde schon? Seit einem Jahr. Wissen denn die Glücklichen voneinander? Nein. So, das habe ich mir schon gedacht. Das heißt, du gehst jedem sozusagen mit 2 anderen Männern fremd. Richtig. Wie kriegst du das zeitlich so auf die Reihe? Das ist doch eine komplizierte Organisation. Doch, ich krieg das hin. Also ich treffe mich mit einem eine Woche lang und mit dem anderen dann die nächste Woche, und die andere nächste Woche gehört dem dritten. Aber dann siehst du doch jeden nur alle 3 Wochen. Richtig. Und was erzählst du dann den jeweils anderen? Dass ich keine Zeit habe oder dass ich weg muss. Ja, aber das, glauben die das denn ein ganzes Jahr über? Ja, doch. Telefonierst du denn mit den anderen dann, während du mit einem zusammen bist? Nein, also ich telefoniere also mit 2 halt. Also mit dem einen, der ist sowieso beschäftigt immer mit der Arbeit. Also mit den beiden telefoniere ich 1 Stunde lang, und dann mache ich mit den anderen eine andere Uhrzeit. Vereinbare ich, und dann reden wir halt. So, jetzt nimm mal, die Woche ist jetzt, du bist eine Woche mit Paul beschäftigt. Ja. So, und dann ist Paul bei dir zu Hause, und ihr macht's euch nett, und dann klingelt's, und dann kommt aber Tim. Nee, also ich bin dann schon immer dann bei denen. Ach, du bist bei denen, ach so. Ja. Ach so. Ja. Da ist keine, wäre ich total misstrauisch, wenn meine Freundin, wenn ich die nur alle 2-3 Wochen sehen könnte. Ja, ich oder sind, weiß, die, also, sind die ein bisschen doof und merken das nicht so? Ich weiß nicht, ob die doof sind, aber die kriegen das halt nicht mit. Also wie alt sind denn die Jungs? Okay, von 20 bis 25 so. Ja. Jetzt erklär mir mal, warum du alle 3 liebst. warum? Ja, warum? Ja, ich kann mich halt von keinem so trennen. Also ich möchte gerne mich für einen entscheiden, aber es fällt mir halt schwer. Der eine ist nett und der andere auch. Was hat denn jetzt der eine, was der andere nicht hat zum Beispiel? Der eine... Oder was hat eine jetzt herausragend, was die anderen beiden vielleicht nicht haben? Zum Beispiel, der eine ist sehr lieb zu mir. Der hilft mir in jedem Lebenslagen. Also auf den kann ich mich immer verlassen. Mhm. Ja, und mit dem anderen, ja, ist nicht so. Also, ja, so schleppend halt, ne? Der hat auch manchmal keine Zeit und ja, also der ist ja auch nicht so zuverlässig. Aber dennoch bist du mit ihm zusammen, also musst du da auch irgendwas haben, was dir gefällt. Ja, also so mich trennen von ihm kann ich auch nicht. Warum nicht? Da muss ja irgendwas sein. Ja, ich glaube, weil ich ihn auch sehr mag, so. Was magst du denn? Seiner Art. Ja, dass er so ein bisschen so ablehnend ist und so, das mag ich vielleicht so gerne an ihm. Ach so, ja. Das ist eher so der Macker und der lässt dich nicht so, der macht nicht gleich alles für dich. Genau, genau. Und das macht dich dann heiß. Richtig. Und der dritte, was hat der? Der dritte, ach, den kenne ich von meiner Arbeit. Ach so. Ja. Also wir haben jetzt mal den freundlichen Schluffi, um es mal böse auszudrücken, den härteren Macho und wir haben den auf der Arbeit, den eher Kumpel. Ja. Aber mit dem hast du auch Sex. Ja. Wie ist denn der Sex mit dem Kumpel? Nicht so gut. Ja. Ach, das ist überhaupt nicht lustig. Ich darf da gar nicht drüber lachen. Das ist total Mist, was du da machst, Bianca. Stell dir bitte vor, ein Typ würde das mit dir machen. Der hätte drei Frauen nebenher, zwei noch, mit dem du glaubst, du bist fest mit dem zusammen. Das ist doch Betrug nach Strich und Faden. Ja, das stimmt. Ja, ich weiß, aber ich möchte mich ja gern für einen entscheiden. Deswegen dachte ich, dass du mir hilfst. So. Bianca, weißt du, wie man sich entscheidet, wie schnell das die Entscheidungsfindungen ablaufen, indem du allen drei die Wahrheit sagst? Was meinst du, was da für eine Dynamik in das ganze Spiel reinkommt? Ja. Entweder haben die so die Faxen dicke, dass die dich alle drei verlassen. Ja. Oder du lernst durch diese Auseinandersetzung den einen oder anderen noch anders kennen und schätzen vielleicht auch. Aber so ist es ja feige, wie du es machst. Ja. Oder? Ja, schon, doch. Wie siehst du so aus? Beschreib dich mir doch mal, damit ich mir vorstellen kann, dass die Jungs alle so scharf auf dich sind. Okay, also ich bin 1,65 groß, wiege 55 Kilo, hab lange dunkle Haare und helle Augen und dunkle Haut. Ja. Dunkle Haut, sehr dunkle Haut. Nee, sehr dunkle nicht, so mittel. Also so mittel. Also durch, das klingt ja sehr hübsch. Ja. Findest du dich selbst auch hübsch? Ja. Also du hast Erfolg, du hast schon Erfolg bei den Typen. Ja. Ja. Und das nutzt du nur auch reichlich aus, ne? Ja, ist auch nicht gut. Ich möchte ja nicht weiter damit machen. Wie fühlst du dich denn dabei? Das ist ja eine ganz wichtige Frage. Oh, nicht so gut, gar nicht. Mhm. Das tut mir auch schon ein bisschen weh. Das kann ich auch nicht so lange mitmachen. Das ist schon zu lange. Ja. Also ich finde es ja erstmal bezogen auf die Männer absolut unfair und schlimm, was du da machst. Ich finde es aber auch für dich schlimm, weil du vor dir persönlich nicht gut dastehst. Abgesehen von den Jungs, bei den Jungs stehst du eh nicht gut da, wenn das rauskommt. Aber wir alle respektieren doch auch am meisten immer ehrliche und gerade Menschen, ne? Finden wir alle gut. Ja. Du auch, ne? Ja. Wenn jemand ein ganz ehrlicher Typ so ist und klar, das finden wir alle toll. Ja. So, das bist du gar nicht. Ja. Und daher sollte man ja immer versuchen, das für sich so weit wie irgend möglich auch hinzubekommen, dass man auch ein bisschen sich in den Spiegel gucken kann, wenn man morgens aufsteht. Ja, richtig. Bianca, bring dein Leben in Ordnung. Aber so schnell wie möglich. Entweder sag's allen oder entscheide dich ganz schnell für einen und verabschiede dich von den anderen beiden. Ja. Wie man das jetzt macht, das kann ich dir nicht sagen. Ich kann nicht in dein Herz gucken, wen du am meisten liebst. Das weiß ich nicht. Ja. Aber du musst das tun, das weiß ich. Würde ich dir zumindest rate ich dir zumindest. Ja. Denn du möchtest ja auch nicht so behandelt werden. Nein, nein, natürlich nicht. Sind wir uns einig, ne? Ja. Liebe Bianca, dann wünsch ich gutes Gelingen. Ja, danke schön. Alles Liebe. Ja, gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Ich überlege gerade was. Ich meine mich zu erinnern, dass ich mal einige Mails bekommen habe, wo die Leute zu mir gesagt haben, du bist zu den Frauen immer freundlicher, wenn die fremdgehen, die alten Schlampen, so stand es da drin, so spreche ich ja nicht, als mit Männern. Mit Männern bist du immer viel härter. Das soll aber wirklich nicht so rüberkommen. Ich habe da überhaupt kein Verständnis für, ob das nun Männlein oder Weiblein ist, wer das so macht. Also das ist eine klare Linie. Hier ist Robert. Robert ist 23. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Robert. Ja. Um was geht's? Bei mir geht's darum, ich wohne mit meiner Freundin zusammen und ich habe mit einer Freundin vor 3 Wochen ihren Welpen geschenkt, weil sie sich so gerne einen Hund wünscht. Du hast deine Freundin einen Welpen geschenkt? Also mit einer Freundin. Also eigentlich hat die Freundin ihr den geschenkt, aber ich war mit dabei und wir haben den zusammen ausgesucht. Okay, was für ein Welpen, was für eine Rasse? Das war ein Shih Tzu. Shih Tzu? Was so ist ganz das? Kleiner. Ach so, ein Minitier. So ein. Ja, genau, richtig. Und jetzt ist sie seit 4 Tagen in Griechenland. Deine Freundin? Und, ja, genau. Die arbeitet für Management und ist dann auf Dienstreise. Ja. Und jetzt ist mir gestern ein Unglück passiert, womit ich überhaupt nicht klarkomme. Und zwar ist mir der Hund, oder der Baby ist mir runtergefallen. Also du hast den Obhut im Moment? Ja, genau, richtig. Also wir wohnen ja auch zusammen und der ist mir halt leider runtergefallen. Und ist auch sofort verstorben. Ach. Er hat sich nicht mehr gerührt. Gar nicht. Aus welcher Höhe ist er dir runtergefallen und warum ist er dir runtergefallen? Also ich bin ja ein bisschen größer, ich bin ja 1,98. Mhm. Also aus der Höhe von 1,70 ungefähr. Aus der Hand quasi? Ja, genau, aus der Hand. Ich habe ihn halt in meiner linken Hand gehabt, weil er noch ziemlich klein ist. Es reicht ja, wenn ich ihn in der linken Hand habe. Ich habe in der rechten Hand dann noch andere Sachen gemacht. Mhm. Und dann hat er mir halt die haben ja schon so ganz kleine, spitze Zähne und da hat er mir in den Daumen so reingebissen und ich habe mich total erschrocken. Mhm. Habe ich so aus Reflex losgelassen, aber wollte ich ja eigentlich gar nicht und da ist er mir runtergefallen und ja, das ist er halt gleich so gefallen, dass er sein Genick gebrochen hat und jetzt bin ich total fertig. Ich kann gar nicht mehr klar denken, ich weiß nicht, was ich machen soll. Meine Freundin, die hat sich so gefreut, dass sie einen Welpen bekommen hat und ja. War der Hund dann sofort wirklich tot? Er war sofort tot. Ich habe gleich nochmal gefühlt und... Bist nicht zum Tierarzt Tierarzt damit gefahren? Nee, ich hab das ja gemerkt. Da war kein Herzschlag mehr. Da war komplett ruhig und das auch schon richtig steif auch. Und naja, so schnell innerhalb von ein paar Sekunden wird er nicht steif. Naja, also ich meine, nach einer Zeit... Okay, das war dann das Indiz, dass er wirklich tot ist. Wo ist denn das kleine Tier jetzt im Moment? Das habe ich hier bei mir zu Hause. Da liegt noch ein Korb. Ach du je. Ja. Da muss ja auch was passieren jetzt. Ja, ich weiß nicht was. Ich habe mit einem Freund schon drüber geredet, ob ich vielleicht denn einen neuen kaufen soll, aber das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Mhm. Also das geht nicht, weil dann würde ich sie ja quasi anlügen und der Hund, der wäre ja nicht der, den sie. Nee, das kann man nicht machen. Das ist wie so ein wenn das jetzt ein Gegenstand wäre, dann würde ich sagen, okay, komm, kauf was Neues und dann schwamm drüber. Ja. Aber das geht nicht bei einem Tier, außerdem lügst du sie an. Ja, und sowas mache ich nicht. Ich bin halt ein ehrlicher Mensch und sowas kann ich nicht. Und ich bin auch richtig glücklich mit ihr. Das läuft echt super. Weil wir haben auch schon überlegt, dass wir bald uns verloben wollen und auch mal heiraten wollen. Aber wenn ich ja das... Ja. Ich habe total Angst vor der Reaktion halt. Und Robert, wann kommt sie denn zurück aus Griechenland? Sie kommt in 2 Wochen wieder. Und dann ist sie wieder länger hier? Ja, genau, dann ist sie erstmal für ein paar Monate, denke ich mal, wieder hier. Ja. Und ich hab bis jetzt auch noch nicht mit ihr wieder telefoniert halt und das wollte ich halt morgen machen, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Die merkt das doch an deiner Stimmung und Stimme wahrscheinlich, dass irgendwas nicht stimmt, oder? Ja, das schon. Wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger. Ja. Und das kann gut sein, dass sie das merkt, aber ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Nun hat sie ja kann man ja in dem Sinn, trotz aller Traurigkeit sagen, Gott sei Dank, auch noch nicht so sehr eine Beziehung aufgebaut zu dem Tier, weil es eben noch so klein und so frisch bei euch war. Ja, genau. Wenn das jetzt älter gewesen wäre, dann wäre es natürlich ein bisschen, wäre es noch tragischer gewesen, genau wie du sagst, wegen der Beziehung, die dann aufgebaut wäre. Also Robert, erstmal zunächst, du hast es ja nicht mit bösem Willen oder aus Fahrlässigkeit getan. So wie du es gerade geschildert hast, hätte das ja wahrscheinlich jedem von uns auch passieren können. Vielleicht nicht extrem guten Hundekennern, die hätten den vielleicht nicht so hochgehalten oder ich weiß nicht, aber wenn man sich nicht so sehr gut auskennt, hätte das jedem, hätte mir auch passieren können. Und dann kommt auch noch eine unglückliche Verstrickung, dass das Tier so unglücklich gefallen ist, dass es gleich tot war. Normalerweise halten so Tiere ja auch einen Fall durchaus aus und das ist nicht so schlimm, weil die Knochen noch weich sind und weiß ich was. Ja. Also ich würde da jetzt gar nicht von Schuld sprechen wollen bei dir. Das ist ja, einfach. Ja, aber ich habe schon so ein ganz schlechtes Gewissen irgendwie. Ja, klar, hätte ich auch. Das war halt schon ganz komisch, dass der Welpe da liegt und dann, dass er halt wirklich tot ist. Und wir haben uns auch gemeinsam gefreut, dass wir jetzt mal einen Hund haben und. Ja. Du kannst ja das Tier nicht noch viel länger bei dir in der Wohnung liegen lassen. Was soll mit dem Tier geschehen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt einfach begraben soll oder. Du kannst es irgendwo begraben und du kannst hinterher deiner Freundin sagen, da ist es begraben. Du kannst es aber auch zum Tierarzt bringen, dann kümmert der sich um das tote Tier. Aber du musst da erstmal was unternehmen, das ist das Erste. Und das Zweite ist, natürlich musst du, finde ich schon, dass du deiner Freundin das dann auch genauso erklären und erzählen solltest, wie du es mir erzählt hast. Und ich habe, während du mir gerade das erzählt hast, aber auch nicht eine Millisekunde gedacht, was ist denn das für ein komischer Typ? Lässt er einfach so ein Tier fallen? Du hast es so erzählt, wo ich gleich nachvollziehen konnte, das kann passieren. Das ist schrecklich, aber es kann passieren. Ja, das ist echt ein ganz komisches Gefühl. Und jetzt bin ich auch immer noch geschockt. Jetzt ist nur die Frage, wann sagst es ihr? Ja. Vielleicht ist das nicht so besonders klug, ihr das zu sagen, während sie da in Griechenland arbeitet und sich den Kopf macht. Andererseits, wenn du dich nicht so verstellen kannst, dann musst du es halt auch übers Telefon sagen. Ja, das ist echt nicht leicht. Also ich bin am Überlegen, ich habe meinen Kumpel halt auch, der kam hierher, wir haben darüber geredet, über alles Mögliche, was da kommen könnte an Reaktionen und er meinte halt, ich sollte es ihr erzählen, wenn sie halt wieder hier ist, weil sie hat da wichtige Gespräche. Ja, finde ich auch. Wenn du das hinkriegst, finde ich auch, solltest du die Zeit dann das noch zurückhalten, damit sie ihren Kram da machen kann und hier ihr dann gemeinsam drüber reden könnt. Das wäre schon das Klügste. Das stimmt schon, da hat dein Kumpel recht. Warum behältst du das Tier bei dir in der Wohnung? Ich bring's nicht übers Herz, ihn zu begraben. Also, ist das nicht komisch, mit so einem toten Tier in der Wohnung zu? Das ist schon komisch, aber ich musste jetzt erstmal, ich habe bis jetzt nur mit meinem Kumpel darüber geredet, sonst laufe ich in der Wohnung ständig hin und her und überleg, was mache ich jetzt. Also ich höre deine Sendung ja auch öfters und jetzt dachte ich mir, ich möchte erstmal mit dir mal reden und was du dazu sagst und so und vielleicht. Ich schaff so schnell wie möglich den Hund aus der Wohnung. Ja. Beerdige ihn, wie gesagt, oder bring ihn zum Tierarzt, dann kann der das weiter veranlassen, wo das Tier hinkommt. Und wenn du es aushalten kannst, dann sag deiner Freundin nichts, solange sie in Griechenland ist und erzähl es ihr, wenn sie hierher kommt. Sollte sie dich aber am Telefon groß löchern, wie geht's denn dem Kleinen und was macht er alles so, dann musst du abwägen, dann kann man das ja auch nicht, kannst du sie auch nicht so massiv belügen, das geht auch nicht. Ja, ich denke mal, dass sowas dann ja auch kommen wird. Also wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich finde, dass du keine Schuld trägst und das ist einfach ein Unglücksfall und ich bin sicher, dass deine Freundin nach der ersten Traurigkeit das dann auch so verstehen wird und so sehen wird. Ja? Ja. Ja, ich gebe mein Bestes. Ja, mehr kann ich dir nicht sagen, mein Lieber. Ja, aber Dankeschön auf jeden Fall, Domian. Sehr gerne und alles Gute wünsche ich. Dankeschön, ich wünsche dir auch noch alles Gute. Dankeschön. Und tschüss. Ciao. Tschüss. Carina. Ja. 44, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Carina. Um was geht's bei dir? Und zwar, ich kotze seit 20 Jahren. Seit 20 Jahren? Ja. Wie oft? Am Tag manchmal 10 Mal. Ja. Aber nicht seit 20 Jahren? Doch. 10 Mal am Tag manchmal? Fast, also seit... Aber man kann sagen, dass... Seit, ja, hm? Ich höre. Fast seit 10 Jahren... 20 Mal am Tag, 10 Mal am Tag, und keiner kriegt's mit. Wie lebst du denn? Du bist 44, hast du eine Familie? Nein, ich habe einen Lebenspartner seit 10 Jahren. Mhm. Und er kriegt's nicht mit, weil er Nachtschicht hat. Was nimmst du denn jeweils zu dir, bevor du das dann erbrichst? Essen. Hey, das ist mir schon klar. Was und welche Mengen? Eigentlich wenig, aber wenn ich schon eine Gurke zu mir nehme, oder also manchmal ist eine Gurke mit Schafskäse, Oliven, mhm, und dann denke ich mir schon wieder, das ist zu viel, so, und ich muss raus. Das heißt, ja, du frisst dich gar nicht richtig voll, sondern da reichen Kleinigkeiten? Ja, manchmal schon. Wie ist dein aktuelles Gewicht? Leider 100, also ein bisschen über 100 Kilo. Über 100 Kilo? Ja. Bei welcher Größe? 1,64. Aber wie ist das möglich? Du behältst doch quasi gar nichts bei dir, wenn du ständig erbrichst. Ja, das verstehe ich ja auch nicht. Ja, Moment, da muss man jetzt aber mal, das kann, geht ja nicht. Das heißt, du musst auch zusätzlich noch was essen, was bei dir bleibt. Manchmal esse ich was, was bei mir bleibt, und ich denke mir dann, das muss alles raus, aber es geht nicht alles raus. Es ist, das kann schon sein, wenn man so oft erbricht, dass nicht alles rausgeht. Ja, aber es geht, und dann hab ich aber schon wieder ein schlechtes Gewissen. Ja, aber dennoch kann nicht so viel in dir bleiben, dass du so übergewichtig bist. Das gibt's nicht. Das stimmt was nicht. Das glaube ich nicht. Ja. Das ist ja das Ding, warum ich angerufen habe. Ich habe in meinem ganzen Leben, ich habe mich mit so vielen bulimischen Menschen schon beschäftigt, noch nie einen getroffen, der übergewichtig ist, noch nie. Eben. Und ich esse und kotze, aber wahrscheinlich kotze ich nicht alles raus. Ich weiß nicht, warum. Allerdings, wenn du das 10 Mal am Tag machst, zum Beispiel. Und das ist wirklich so. Und hast 10 Mal am Tag doch mehr als eine Gurke gegessen? Kann natürlich sein, dass... Nein. Ich esse nicht nur einmal, also eine Gurke am Tag. Ich esse auch gutes Essen. Ja, das meinte ich jetzt gerade. Und hast eben nicht nur eine Gurke gegessen, sondern viel, viel mehr. Dann kann, mhm, kann es natürlich sein, dass die ganzen... Brechmuskulaturen, was da im Spiel ist, dass die schon so erschlafft sind, dass kaum mehr was rauskommt. Das könnte natürlich sein. Weiß okay. Ich nicht, aber ich weiß nicht, ich bin ganz erstaunt, das so zu hören. Großes Problem bei allen bulimischen Menschen, vor allen Dingen, wenn sie es lange machen, und du machst es ja nun grauenhaft lange schon, sind gesundheitliche Probleme aller Art. Da ist die Speiseröhre angegriffen, da ist das Zahnfleisch angegriffen, die Zähne. Wie ist es bei dir? Bei mir überhaupt nicht, aber ich, wenn ich manchmal kotze, kommt Blut raus. Mein Gott, was für ein Warnsignal. Wie erbrichst du denn? Steckst du den Finger in den Hals? Manchmal schon, aber ja. Wie machst du es sonst? Ja, mit einen Finger und dann manchmal 2 Finger und... Da muss doch alles schon stumpf sein im Rachen bei dir. Ja, der tut mir ja manchmal weh, also meistens immer, aber ich nehme nicht ab, und das ist... Was, du lehnst das nicht ab? Ich nicht. Was heißt, du lehnst nicht ab? Nein, ich nehme nicht ab. Du nimmst nicht ab. Wie oft warst du schon, oder was hast du gegen diese Erkrankung schon getan? Gar nichts. Das glaube ich dir nicht. Gar nichts. Das glaube ich dir nicht, Carina. Das ist ja unfassbar. Warum nicht? Ich war nicht beim Arzt. Ich habe gar nichts dagegen gemacht. Gar nichts. In all diesen vielen Jahren hast du noch nie einen gar Arzt... Gar nichts. Nein, Wem hast du es denn in all diesen vielen Jahren mal erzählt? Niemanden. Du erzählst jetzt zum ersten Mal einem anderen Menschen davon? Niemanden. Niemanden, wirklich niemanden. Du erzählst jetzt in diesem Moment mir zum ersten Mal als andere Menschen davon? Ganz genau. Ganz genau. Ich kann es gar nicht glauben. Was machst du denn an Wochenenden, wenn dein Partner da ist oder in Urlauben? Wie verhältst du dich da? Ja, dann kotze ich heimlich. Weil mein Partner hat nur Nachtschicht. Ja gut, aber am Wochenende oder wenn er frei hat, was ist da? Ja, wenn er frei hat, dann gebe ich ihm das Essen und tue einen Tisch schön decken. Und ich sag dann, warte mal, ich komme gleich. Und dann gehe ich kotzen. Hat er dich noch nie erwischt bei? Nein. Nein. Kannst du lautlos dich erbrechen? Ich kann das. Ja, ja. Und das ist schlimm für mich. Ich weiß, dass das Bulimiker können und ich weiß das. Und ich finde das so schlimm. Ich kann aber nicht mehr, weil ich mag nicht mehr. Warum hast du noch nie Hilfe gesucht? Weiß ich nicht. Dann denk nach, Das ist so, das ist dein Leben. Warum? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wenn du schon Blut erbrichst, ist das ein ganz schlimmes Signal, dass irgendwas mit dir... Ja, das weiß ich ja. Aber nur manchmal. Aber manchmal ist auch schon ein Zeichen, das weiß ich ja. Und ich habe ja auch Angst. Wenn du bisher dich noch nie getraut hast zu sprechen, warum rufst du mich denn dann heute an? Weil ich deine Meinung hören wollte. Deine Bestätigung. Die Bestätigung auf was? Dass es so ist, wie es ist. Also, dass du krank bist, oder was? Mhm. Du bist schwer krank. Du bist wahnsinnig krank. Was würdest du mir raten? Carina, ich würde dir raten, oder ich rate dir, so schnell wie möglich in eine Therapie zu gehen, am besten in eine Klinik, eine psychosomatische Klinik zu gehen. Du hast jetzt schon so viele Jahre mit deinem Leben gespielt und deiner Gesundheit und so viel riskiert. Ja, und vor allem, ich tue das immer verheimlichen und das finde ich scheiße. Ich will das ja gar nicht. Gut, dann sieh das doch mal heute als großen ersten Schritt an, dass du dich jemandem anvertraut hast, nämlich mir. Okay. So, das ist der erste große Schritt. Der zweite Schritt ist, wir werden dich gleich noch versorgen mit Informationen und Kliniken und allem Möglichen. Mhm. Dann musst du morgen aktiv werden. Da musst du morgen einen Arzt aufsuchen, einen Therapeuten aufsuchen und all das in die Gänge bringen, was jetzt für dich notwendig ist. Und ich wollte noch eins sagen, immer wenn ich kotze, habe ich so Herzrasen. Tja, das kann natürlich alles zusammenhängen. Wenn du das so lange und so oft machst, weiß ich gar nicht, was da alles im Körper kaputt gehen kann. Und da ist wahrscheinlich schon eine ganze Menge kaputt gegangen. Wenn du so weitermachst, liegst du irgendwann tot in der Wohnung. Ja, ich muss es dir so klar sagen, Carina. Oder schwerst angeschlagen. Bist du auch noch berufstätig? Ja. Wie viele Stunden am Tag? 8. Wie geht das während der Berufstätigkeit mit dem Erbrechen? Ja, hier aufs Klo und kurz während der Pause. Und da hat es auch noch keiner gemerkt? Nein. Hast du Kinder? Nein, Gott sei Dank nicht. Hm. Nein. Also Carina, es ist alles gesagt. Ich finde, das ist, höchst bedenklich, deine Situation, eine hochgefährliche Situation. Und ich rate dir dringend, einen Arzt und einen Therapeuten aufzusuchen. So. Aber kannst du mich irgendwie verbinden, weil ich kann einfach nimmer. Ja, du kriegst jetzt, ich bitte dich jetzt aufzulegen. Ja. Und dann wirst du von meiner Psychologin, der Claudia, angerufen und die wird dich dann mit weiteren Informationen und Ratschlägen versorgen. Okay. So machen wir es. Dann wünsche ich dir viel Glück und wirklich alles Gute von Herzen. Okay, danke. Tschüss. Und hier ist der Dieter. Der Dieter ist 67. Guten Morgen, Dieter. Hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Dieter. Ich freue mich, dass ich mal durchgekommen bin. Ich freue mich, dass du da bist. Um was geht's denn? Und ja, ich bin da nicht von gestern übrig geblieben. Mhm. Ich lebe im Prinzip in meinem Wohnmobil. Oh. Ich liebe das Leben im Wohnmobil. Bist du Single? Nein, ich bin verheiratet. Und die Frau? Ich habe eine gute Ehe. Ja. Es klappt alles zwischen uns und sie ist damit einverstanden. Ach, sie wohnt nicht mit im Wohnmobil? Nein. Die hat eine Wohnung. Nein. Die hat eine schöne Wohnung. Sie hat eine eigene Wohnung und du wohnst im Wohnmobil? Ja, richtig. Und das Wohnmobil steht draußen vor der Tür, vor dem Haus, oder wie? Nein. Das steht überwiegend in Dortmund im Revierpark Wischlingen. Das ist sehr schön. Die haben auch ein Hallenbad da und Sauna und so weiter. Und wie weit ist das von der Wohnung deiner Frau entfernt? Das ist nicht weit, für 35 Kilometer. Ach so. Das ist Hagen und Dortmund, das sind 35 Kilometer. Und wie viele Tage oder Wochen im Monat wohnst du in dem Wohnwagen? Ja, es ist ein Wohnmobil. Wohnmobil, Entschuldigung. Ja, das ist, ich sag mal, die ganze Zeit im Prinzip. Und du besuchst deine Frau gar nicht? Doch, ich fahre nach Hause, bringe ihr Wäsche und wenn irgendwas zu erledigen ist und so weiter. Wie gesagt, wir verstehen uns, es läuft alles gut. Und wie oft kommt die Frau dich dann in deinem Wohnmobil besuchen? Ja, wir sind ab und zu auch mal zusammen. Das heißt, sie hat hinten auch ein Schlafzimmer. Das Auto ist 7 Meter lang, genau 6,90 Meter. Die hat hinten ein schönes Bett. Ich habe oben einen Alkofen, da schlafe ich gerne drin. Mhm. Das ist wunderbar. Dann haben wir Dusche, Kühlschrank mit Gefrierfach, dann Tisch. Und wir haben eigentlich alles da. Und was heißt wir? Ich besser gesagt, weil ich liebe das. Meine Frau ist nicht so der Typ fürs Wohnmobil, wie... Okay, verstehe. Aber bringt das nicht manchmal ein bisschen böses Blut, dass sie dann sagt, Mensch, komm doch mal nach Hause und was sollen die Leute denken, du wohnst nur im Wohnmobil? Ach, die Leute, das interessiert mich gar nicht. Wer sagt sie das? Wenn man danach geht, um Gottes Willen. Ja, ist schon klar. Ich meine, aber ist sie denn nicht sauer, dass du dich dann so absonderst? Wir haben Vertrauen zueinander. Was sagt sie denn so zu deiner Situation? Was sagt sie? Ist ja nicht so, dass wir erstmal weit voneinander entfernt sind. Ich fahre mal in der Woche nach Hause. Ich habe noch so einen kleinen Polo. Da fahre ich sie besuchen und wie gesagt Post und Bank und so weiter. Da muss ja alles gemacht werden. Fährst du denn im Sommer oder wenn es dir passt, auch mal mit dem Wohnmobil in die weite Welt raus? Ja, natürlich. Das ist und dann auch wieder alleine? Na, da fährt die Frau ab und zu mal mit. Die ist gerne in Holland. In Holland sind wir gerne zusammen. In Zandvoort oben ist schön. Wie ist das denn bei euch beiden, wenn ihr eine längere Zeit zusammen seid? Wie versteht ihr euch denn? Wir verstehen uns. Das versteht passt alles. Wie lange machst du das jetzt schon? Ja, das Wohnmobil habe ich jetzt 10 Jahre und vor, ich sag mal, seit 12 Jahren. Und jetzt, dass ich jetzt eben alleine hier oft bin, das ist seit, ich sag mal, seit 2-3 Jahren oder so. Aber wir sind 25 Jahre verheiratet. Ich meine, aber alles im gegenseitigen Einvernehmen und alle fühlen sich wohl dabei. Ja, richtig. Ja. Das ist Ja, wie gesagt, wir haben Vertrauen. Das ist das Wichtigste. Dann ist nichts dagegen einzuwenden. Lieber Dieter, Nein. Die Sendung ist rum. Aber schön, dass du uns das noch erzählt hast. Das ist wirklich ein bisschen schräg und ungewöhnlich. Vielen, vielen Dank für deinen Anruf und alles Gute. Ich wünsche euch auch alles Gute. Dankeschön, tschüss. Mach's gut, tschüss. In der Technik, Tim Dohnke. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit der freien Themennacht. Gute Nacht, bis morgen, tschüss.